Hallo, mein lieber AJ, ich bin es ein wenig angenehm überrascht, was du jetzt geschrieben hast, weil es exakt das ist, was ich seit letztem Jahr sage, beziehungsweise eigentlich schon seit 2018. 2018 haben Dirk und ich festgestellt, beziehungsweise die Info bekommen, dass die US-Streitkräfte nahe der Lüneburger Heide drei Erstschlagsschwadronen stationiert haben. Erstschlagsschwadronen sind Einheiten, wie es eben heißt, ja, die den Erstschlag ausführen können. Im Zuge der Recherche kamen wir natürlich dann auch irgendwann auf die Annexion der Krim von Putin, wo wir mittlerweile mit dem heutigen Stand sagen können, es war alles schon lange, lange geplant. Also die Aktionen, die in diesem Jahr laufen, die sind schon seit vielen Jahren geplant. Viele sagen ja, um Gottes Willen, seit 2020 ist ja alles. Nein, ist es nicht. Seit vielen Jahren. Es wurde uns nur überhaupt nicht bewusst, weil wir überhaupt nicht darauf geachtet haben. Es gab zum Beispiel jedes Jahr eine Krankheit, ob es BSE war, ob es die Vogelgrippe war, die Schweinegrippe, die, was weiß ich nicht, was hatten wir immer. Die haben die Medien immer schön beschäftigt. Nebenbei hat sich alles andere abgespielt. Die Annexion der Krim durch Putin hat, wie es aussieht nach dem heutigen Stand der Dinge, einen Hintergrund, an den wir damals nie gedacht hätten. Putin wusste höchstwahrscheinlich schon 2014, wahrscheinlich auch sogar schon früher, was 2020 und 2021 passieren wird. Dass der Deep State den Seeweg über das Schwarze Meer nimmt, ist relativ klar. Deswegen ist das Schwarze Meer im Augenblick auch sehr, sehr, sehr stark bewacht. Der Krim, beziehungsweise die Krim, hat ja einen unglaublich großen Seehafen dort, wo übrigens auch die berühmte Schwarzmeerflotte liegt. Tief genug, einschließlich der Bosporus, des Bosporus, für U-Boote. Wir haben ja nun dort auch schon etliche Aufklärer der US-Streitkräfte gesehen, die hundertprozentig nicht alleine dort unterwegs sind. Der Putin hat seine Maschinen auch dort unten unterwegs. Deswegen ist wahrscheinlich die Krim genommen worden, um in dieser Aktion, die jetzt in diesem Jahr enorm läuft und enorm große Aktion läuft, ist eigentlich recht naheliegend, oder? Selbiges wurde mir bewusst, als ich letztes Jahr im Sommer die Info bekommen habe, dass der Vertrag von Versailles geschlossen, ich glaube Ende April 1920, exakt 100 Jahre lief. Das heißt, er lief also im April 2020, letztes Jahr, aus. Eigenartigerweise, oh Wunder, hatten wir im April und im Mai das große, das NATO-Manöver Defender 2020, wofür eigens unglaublich viele US-Soldaten herübergekommen sind. Im Zuge des Manövers ist es untergegangen, dass die USA unter anderem ungefähr 7.500 US-Beamte mit hierher geschickt haben. Die Frage, wofür man US-Beamte einsetzt, kann sich jetzt, glaube ich, jeder auch beantworten mit diesem Hintergrundwissen. Und das sind alles Dinge, die im Augenblick absolut Sinn machen und Sinn ergeben. Wir hatten zum Beispiel Anfang 2020 in Deutschland ungefähr 34.000 US-Soldaten stationiert. Es sind mittlerweile in diesem Jahr angewachsene 380.000. Es sind im Zuge des Truppenabzuges oder im Laufe des Truppenabzuges der USA haben wir ja mitbekommen in den Medien, etliche Truppen aus dem Irak und Afghanistan abgezogen worden. Diese Truppen landen übrigens alle im Drehkreuz Ramstein und werden dann anschließend auf die entsprechenden Flüge nach Übersee aufgeteilt. Sehr, sehr viele Truppenteile sind aber hier geblieben. Die sind zwar abgezogen worden aus den eben angesprochenen Ländern, sind aber hier geblieben und in Deutschland aufgeteilt worden. Nochmal den Hinweis: Deutschland ist, was Deep State angeht, Kinderhandel etc. angeht, Dreh- und Angelpunkt. Das müssen wir unbedingt im Auge behalten. Und alles, was wir sehen, ist alles geplant und alles so auch ihr wollt. Und deswegen, ich bin da sehr guter Dinge.